Abschnitt 3 von Pinocchio, die Geschichte vom hölzernen Bengele von Carlo Collodi, übersetzt von Anton Grumann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Neuntes Stück. Bengele verkauft das ABC-Buch und geht ins Kasperletheater. Am andern Morgen nahm Bengele das ABC-Buch unter den Arm und machte sich auf den Weg zur Schule. Tausend Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Er baute prächtige Luftschlösser und redete vor sich hin: Jetzt gehe ich in die Schule und bis heute Abend kann ich schon lesen. Morgen lerne ich schreiben, übermorgen rechnen. Geschickt wie ich bin, verdiene ich bald viel Geld und zuallererst kaufe ich meinem Vater einen schönen Kittel. Von feinem Tuch muss er sein. Was, Tuch? Nein, von Gold und Silber und die Knöpfe Edelsteine. Der arme Mann verdient es. Hemdärmlich muss er einhergehen, damit ich mit meinem Buch zur Schule gehen kann. Und diese Kälte. Wie gut ist mein Vater, wie sehr liebt er mich. Nie will ich es vergessen und fleißig lernen. Das Hampelchen war so in seinen guten Gedanken versunken, dass es eine Weile stehen blieb. Da klingt aus der Ferne fröhliche Musik an sein Ohr. Deutlich waren die hellen Flöten zu unterscheiden. Di-di-di-di-di-di-di-di-di. Und der große Brummbass. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Die Töne kamen vom andern Ende einer langen Straße, die hinaus ans Meer führte. Dort lag vor der Stadt ein großer freier Platz. Was für Musik das ist! Schade, dass ich heute zur Schule muss, sonst... Schon schwankten die guten Vorsätze. Bengele stand am Scheideweg. Zur Schule oder zur Musik? Heute höre ich die Musik an, morgen gehe ich zur Schule. Für die Schule ist immer noch Zeit, sie läuft nicht davon. So entschied sich der Schlingel. Alle guten Vorsätze waren vergessen. Er schlug die Seitenstraße ein und lief zur Stadt hinaus. Immer deutlicher ward die Musik, immer mehr Menschen gingen denselben Weg. Bengele kam auf den großen Platz und sah die Musikanten am Eingang einer bunt bemalten Messbude. Eine Menge Leute stand davor und Bengele fragte einen Knaben: »Was kann man hier sehen?« »Lies den Zettel dort, so weißt du es.« »Ich tät es gern, aber leider kann ich gerade heute noch nicht lesen.« »Du bist ein netter Esel. Ich will's dir lesen. Höre. Großes Kasperletheater. So steht dort mit feuerroten Buchstaben.« »Hat das Stück schon lange angefangen?« »Eben geht es an. Was kostet's Eintritt?« 20 Pfennig.« Bengele brannte vor Neugier und schämte sich nicht, den Buben zu fragen: »Willst du mir nicht bis morgen 20 Pfennig leihen?« »Ich tät es gern«, spottete ihn dieser aus, »aber heute kann ich's gerade nicht.« »Für 20 Pfennig gebe ich dir meinen Kittel«, sagte der Hampelmann. »Was tue ich mit einem beblümten Papierkittel? Wenn es regnet, pappt er mir auf den Rücken.« »Kauf mir meine Schuhe ab.« »Mit denen könnte man allenfalls Feuer anmachen.« »Was gibst du mir für meine Kappe?« »Eine Kappe von weichem Brot. Die Mäuse kommen und fressen sie mir vom Kopfe weg.« Bengele trippelte von einem Fuß auf den anderen. Der Mut ging ihm aus. Er zögerte. Er kämpfte mit sich selber. Endlich sagte er: »Gib mir 20 Pfennig für dies ABC-Buch.« »Ich kaufe nichts von anderen Kindern«, sagte der kluge Knabe. »Komm her, für 20 Pfennig nehme ich das ABC-Buch«, rief ein Lumpenmann, der eben mit seinem Karren dazu kam. Sofort wurde der Handel abgeschlossen. »Bengele, Bengele, hast du alles vergessen? Der arme Vater Seppel hat dir gestern das ABC-Buch gekauft und er hat dafür seinen einzigen Kittel dran gegeben und geht jetzt hemdärmelig bei dem Schnee und der harten Kälte.« 10. Stück. Bengele und seine hölzernen Brüder. Als der Hampelmann ins Theater eintrat, gab es eine halbe Revolution. Der Vorhang war schon aufgezogen und das Spiel fing eben an. Auf der Bühne standen Kasperle und Hansele. Sie schimpften einander aus und der eine drohte dem anderen nach jedem zweiten Wort mit Ohrfeigen und Stockschlägen. Die Zuhörer lachten laut über die Holzmännlein, denn sie händelten, fuchtelten und sagten einander so derb die Wahrheit wie richtig zornige Menschen. Plötzlich hält Kasperle inne. Er bleibt gegen die Zuschauer gewendet stehen, macht ein erstauntes Gesicht und deutet mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf die hintersten Sitze. Dann kommt die Begeisterung des Schauspielers über ihn und er spricht: »Ihr leuchtenden Sterne des Himmels, wache ich oder ist's ein Traum? Mein helles Auge sieht die Wirklichkeit. Hier trügt kein Schein. In der zuschauerletzten Reihe sitzt unser Bengele.« »Der Bengele, er ist's, der Bengele«, ruft Hänsele, jetzt ebenso freudig entzückt. »Der Bengele, leibhaftig der Bengele«, schreit auch Rosalinde und streckt die Nase zwischen den Kulissen heraus. »Bengele, Bengele«, ertönt's darauf in den verschiedensten Stimmen und die Holzfigürchen hüpfen auf die Bühne hinaus. Kasperle übertönt alle mit seinem Rufe: »Komm her zu mir, komm herauf, komm an mein Herz, komm Bengele, komm zu deinen hölzernen Brüdern.« Die Einladung war zu lieb. Der Hampelmann konnte nicht widerstehen. Er tat einen Schritt von seinem letzten Platze auf die ersten Sitze, einen zweiten auf den Kopf des Dirigenten, mit dem dritten war er auf der Bühne. Was gab es da ein Wiedersehen, wie viele Küsse! Hier sah man die echte Geschwisterliebe. Bengele fühlte sich selig in diesem tollen Durcheinander. Der Anblick war rührend, ohne Zweifel, aber die Leute im Zuschauerraume wurden ungeduldig und riefen: »Weitermachen, vorwärts, wir wollen das angefangene Stück sehen.« Was kümmerten sich die hölzernen Spieler darum? Der Lärm ward immer ärger. Sie hatten eben Bengele auf die Schultern gehoben und betrachteten ihn unter den Lichtern der Bühne. Da trat Feuerschlund heraus, der Theaterdirektor. Er war ein schauerlicher Mann. Wen ansah, bekam Angst. Er trug einen Bart, der so schwarz war wie ein Tintenklecks und so lang, dass er bis auf den Boden reichte. Sein Mund glich einem Backofen und Augen hatte er wie Straßenlaternen mit roten Scheiben. In seiner Hand wirbelte eine Hundepeitsche, aber die Riemen bestanden aus Schlangen- und Wolfsschwänzen. Bei seinem plötzlichen Auftreten ward es mäuschenstill. Alle hielten den Atem an. Man hätte eine Fliege hören können. Die armen Holzfigürchen, Männlein und Weiblein, zitterten wie Pappelblätter. »Warum störst du mein Theater?« brüllte der Direktor den Bengele an, und seine Stimme war so rau und gruselig wie die eines Menschenfressers, wenn er den Schnupfen hat. »Verzeihung, geehrter Herr«, winselte Bengele, »es war nicht meine Schuld.« »Schon gut, das wollen wir nachher untersuchen.« Als das Stück zu Ende war, ging der Direktor in seine Küche, wo ein ganzer Hammel für sein Nachtessen gerichtet war. Er hing an einem Spieß und wurde langsam bei dem Feuer gedreht. Eben fehlte noch ein wenig Holz, um ihn fertig zu braten, darum rief der Direktor den Kasperle und den Hansele und befahl: »Holt mir den fremden Hampel her, den ich drinnen an den Nagel gehängt habe. Er hat sehr dürres Holz, damit kann ich den Hammel fertig braten.« Kasperle und Hansele wollten nicht gleich gehorchen, aber ein wilder Blick des Direktors genügte, dass sie gingen. Sie brachten den armen Bengele zur Küche. Umsonst drehte und wand er sich wie ein gefangener Fisch. Umsonst war sein Jammern: »Vater, Vater, hilf! Ich will nicht sterben, ich will nicht verbrennen!« 11. Stück. Feuerschlund muss niesen. Der Direktor Feuerschlund sah aus wie ein Wüterich. Denkt nur an seinen schwarzen Bart, der wie ein Schurz Brust und Beine bedeckte, aber im Grund war der schreckliche Mann doch nicht sehr böse. Als er den armen Bengele sah und ihn jammern hörte: »Ich will nicht sterben, ich will nicht verbrennen«, wurde er weich und gerührt. Er wehrte sich eine Zeit lang gegen dieses Gefühl, schließlich aber konnte er sich nicht mehr halten und musste laut niesen. Kasperle stand bisher gebückt und kummervoll wie eine Trauerweide. Bei dem Niesen wurde er plötzlich heiter und sagte dem Bengele verstohlen und ganz leise: »Ein gutes Zeichen, Brüderlein. Der Direktor hat niesen müssen. Er hat Mitleid mit dir. Jetzt bist du gerettet.« Wenn sonst die Menschen gerührt sind, weinen sie oder tun, als ob sie es in den Augen bisse. Feuerschlund musste in solchen Fällen immer niesen. Wer es wusste, merkte ihm gleich die innere Rührung an. Nach dem Niesen setzte der Direktor wieder sein wildes Gesicht auf und fuhr den Bengele an: »Lass das heulen, ich bekomme Magenweh von deinem Jammern. Schon drückt mich's wieder. Hatschi, hatschi«, musste er noch zweimal niesen. »Gesundheit«, sagte Bengele. »Dankeschön. Leben deine Eltern noch?«, fragte Feuerschlund. »Der Vater ja, die Mutter habe ich nie gekannt.« »Was für ein Elend wäre es für deinen Vater, wenn ich dich jetzt ins Feuer geworfen hätte. Armer Vater, du tust mir leid. Hatschi, hatschi, hatschi.« Dreimal musste er niesen. »Gesundheit«, sagte Bengele. Dankeschön. Eigentlich muss ich dir aber auch leid tun. Schau da, ich habe kein Holz mehr, um den Hampel fertig zu braten. Und du hättest gerade guten Dienst getan. Aber jetzt habe ich Mitleid mit dir und es ist nichts mehr zu machen. Ich will dafür einen von meinen Schauspielern aufs Feuer legen. He da, Gendarm! Gleich erschienen zwei lange Holzgendarmen. Sie trugen einen altmodischen Helm auf den Kopf und schwangen ihre Säbel. Mit rauer Stimme sagte der Direktor, »Fasst den Kasperle, bindet ihn und legt ihn hier auf das Feuer. Mein Hammel muss gar werden.« »Denkt euch den Schrecken des unschuldigen Kasperle.« Seine Beine knacksten zusammen und er fiel stracks auf die Nase. In diesem fürchterlichen Augenblick warf sich Bengele dem Direktor zu Füßen, weinte und flehte, »Erbarm, Herr Feuerschlund!« »Herr Feuerschlund«, gab dieser Barsch zurück, »Erbarm, Herr Direktor!« »Direktor!« »Erbarmen, Herr Hofrat!« »Hofrat!« »Erbarmen, Herr Geheimrat!« »Geheimrat!« »Erbarmen, Exzellenz!« Beim Titel Exzellenz verzog der Direktor sofort den Mund zu einem feinen Lächeln. Er wurde plötzlich artig und zugänglich und sagte zu Bengele, »Nun, mein Lieber, was ist dein Begehr?« »Ich bitte um Gnade für Kasperle.« »Hier gilt keine Gnade mehr. Dich habe ich geschont, also muss ich einen anderen aufs Feuer legen.« »Mein Hammel muss gar werden.« »Dann«, stolz richtete sich Bengele auf und warf seine Mütze weit von sich wie ein Held, »dann kenne ich meine Pflicht. Vorwärts, Gendarm, bindet mich und legt mich auf die Glut. Kasperle, mein aufrichtigster Freund, soll nicht meinetwegen sterben.« All die hölzernen Leutchen jammerten laut, die beiden Gendarmen weinten wie kleine Kinder. Feuerschlund blieb anfangs hart und unerbittlich, er schien so gefühllos und kalt wie ein Eisklotz, aber dann faßte ihn langsam die Rührung. Er musste 4-5 Mal niesen, nahm den Bengele zärtlich in seine Arme und sprach, »Du bist ein braver Hampelmann, komm her und gib mir einen Kuss.« Bengele kletterte wie ein Eichhörnchen an dem Bart des Direktors hinauf und drückte ihm einen festen Kuss auf die Nasenspitze. »Also bin ich begnadigt?« fragte Kasperle mit kaum hörbarem, dünnen Stimmchen. »Begnadigt«, sagte Feuerschlund, seufzte und schüttelte den Kopf. »Es geht nicht anders. Heute Abend muss ich meinen Hammel halb roh essen. Aber ein andermal, so soll mir keiner so wiederkommen.« Die Kunde von der Begnadigung trieb die hölzernen Schauspieler alle auf die Bühne. Sie zündeten sämtliche Lichter an, wie bei einer Festvorstellung, hüpften und tanzten und waren lustig bis tief in die Nacht hinein. 12. Stück. Bengele erhält 5 Goldstücke. Seine Freundschaft mit dem Fuchs und der Katze. Am anderen Morgen rief Feuerschlund den Bengele zu sich und fragte ihn, »Wie heißt dein Vater?« »Seppel.« »Was treibt er für ein Handwerk?« »Er ist arm.« »Wie viel verdient er?« »So viel, dass er nie ein Pfennig Geld in der Tasche hat. Seinen einzigen Kittel hat er weggeben müssen, um mir ein ABC-Buch zu kaufen.« »Der arme Mann tut mir leid. Nimm hier diese 5 Goldstücke und bringe sie ihm mit einem Gruß von mir.« Bengele dankte dem Direktor 1000 Mal, dann nahm er der Reihe nach Abschied von allen Geschwistern, auch von den Gendarmen, und machte sich auf den Weg nach Hause. Er war noch keine 5 Minuten gegangen, da traf er auf der Straße einen hinkenden Fuchs und eine blinde Katze. Die beiden halfen einander durchs Leben. Der kranke Fuchs stützte sich beim Gehen auf die Katze und die blinde Katze hatte am Fuchse einen Führer. »Guten Tag, Bengele«, grüßte der Fuchs mit feinem Anstand. »Woher weißt du meinen Namen?« »Ich kenne deinen Vater schon lange.« »Wo hast du ihn gesehen?« »Gestern unter der Haustüre.« »Was macht er?« »Er war hemdärmelig und zitterte vor Kälte.« »Armer Vater, aber, so Gott will, sollst du von heute ab nicht mehr frieren.« »Wieso?« »Weil ich jetzt ein großer Herr geworden bin.« »Du, ein großer Herr«, sagte der Fuchs und verzog spöttisch das Gesicht. Die Katze lachte, aber weil sie es nicht merken lassen wollte, strich sie sich mit den Pfoten den Schnurrbart zurecht. »Da ist gar nichts zu lachen«, brauste Bengele auf. »Ich mach euch nicht gern den Mund wässrig, aber da, schaut her, sind das nicht 5 Goldstücke?« sprach's und schüttelte stolz sein Geld in der hohlen Hand. Unwillkürlich stellte der Fuchs sein lahmes Bein fest auf den Boden und stand eine Weile darauf. Die Katze riss ihre blinden Augen auf, dass sie funkelten wie 2 grüne Lichter. Aber gleich besann sie sich, machte die Augendeckel wieder zu und der dumme Bengele merkte nichts. »Und nun«, fragte der Fuchs, »was willst du mit dem Geld anfangen?« Zuallererst, versetzte unser Hampelchen, lasse ich meinen guten Vater einen schönen neuen Kittel machen, ganz von Gold und Silber und mit Knöpfen von Edelsteinen. Dann kaufe ich ein neues ABC-Buch für mich. Für dich? Jawohl. Jetzt will ich in die Schule gehen und mich mit allem Eifer hinter die Bücher setzen. »Schau mich mal an«, sagte der Fuchs, »mit meinem einfältigen Eifer im Lernen habe ich ein Bein verloren.« »Und ich erst«, bestätigte die Katze, »mit meinem einfältigen Eifer im Lernen habe ich das Augenlicht vollständig eingebüßt.« Bei diesen Worten flog eine Amsel auf die Hecke neben der Straße, pfiff ihr Liedchen und sang, »Traue nicht, lieb Bengelein, diesen Kameraden, lahmer Fuchs und blinde Katz wollen dir nur schaden.« Das ehrliche Vögelein hätte besser getan, zu schweigen. Gleich tat die Katze einen hohen Sprung und faßte die Sängerin mit ihren scharfen Krallen. Die Unglückliche rief noch sterbend, »Es ist wahr!« Dann aber biss sie die Katze die Kehle ab und fraß sie auf. Ein Häufchen Federn war alles, was von der aufrichtigen Amsel übrig blieb. Die hinterlistige Katze schloss die Augen wieder und spielte nach wie vor die Blinde. »Die gute Amsel«, sagte Bengele, »so grausam hättest du doch nicht mit ihr verfahren sollen.« »Ich musste dir eine Lehre geben«, meinte die gefühllose Mörderin, »die wird ein zweites Mal nicht mehr fremden Leuten in ihre Sachen hineinreden.« Die drei waren indes schon ein gutes Stück weitergegangen und nahe bei Bengeles Heim angelangt. Da blieb der Fuchs plötzlich stehen, und als wäre ihm eben ein besonderer Gedanke gekommen, sagte er, »Bengele, willst du nicht dein Geld vervielfältigen?« »Was meinst du damit?« »Willst du nicht aus deinen lumpigen 5 Goldstücken 100 oder 1000 oder 2000 machen?« »Freilich, aber wie?« »Ganz einfach, du gehst nicht nach Hause, sondern mit uns.« »Wohin?« »Aufs Wunderfeld.« »Nein, nein, das tue ich nicht. Ich gehe heim. Mein Vater wartet schon lange auf mich. Wie wird er gestern Abend Angst gehabt haben, weil ich nicht zurückgekommen bin? Ich war jetzt unartig genug. Lispelheimchen hatte recht. Den bösen Kindern geht's nicht gut auf der Welt. Ich hab's am eigenen Leib gespürt. Wie viel Unglück ist über mich gekommen. Nie vergesse ich den Schrecken bei dem Todesurteil des Direktors Feuerschlund. Brrr, mir gruselt noch, wenn ich nur daran denke.« »Also denn«, sagte der Fuchs, »geh nach Hause, aber dein Glück hast du verscherzt.« »Hast du verscherzt«, bekräftigte die Katze. »Bedenke es wohl, Bengele, dass du das Glück geradezu fortjagst.« »Fortjagst«, echote wieder die Katze. »Deine 5 Goldstücke wären morgen ihrer 2000.« »2000«, hinkte wieder die Katze nach. »Wie ist das möglich?« fragte Bengele und stand da mit weit geöffnetem Munde. »Gleich will ich's dir erklären«, versetzte der Fuchs. »Du gehst mit uns aufs Wunderfeld. Dort gräbst du ein kleines Loch in den Boden und legst, sagen wir einmal, 1 Goldstück hinein. Dann schüttest du das Loch wieder zu, gießest einige Kannen Wasser drüber, streust Salz darauf und gehst ruhig zu Bett. Über Nacht treibt das Goldstück wie ein Samenkorn eine Pflanze. Diese blüht und bringt Früchte. Am anderen Morgen stehst du auf, gehst aufs Wunderfeld und, du traust deinen Augen nicht, da steht ein Bäumchen mit Goldstücken so reich beladen wie ein vollhängender Pflaumenbaum. Wenn ich also auf dem Wunderfelde«, Bengele war schon ganz von Sinnen, »meine 5 Goldstücke einlege, wie viel habe ich denn am anderen Morgen?« »Keine leichtere Rechnung wie diese«, meinte der Fuchs, »du kannst sie ohne Rechenmaschine an den Fingern lösen. Also, du setzest 5 Goldstücke, sie geben 5 Bäumchen, jedes trägt zum wenigsten 500 Goldpflaumen. 5 mal 500 sind 2500. Am anderen Morgen steckst du 2500 Goldstücke in die Tasche.« »Nein, wie schön«, rief Bengele aus und fing vor Freude an zu tanzen. »Wenn ich die 2500 Goldstücke habe, behalte ich für mich nur 2000, die anderen 500 will ich euch zweien schenken.« »Uns brauchst du nichts zu schenken«, tat der Fuchs schier beleidigt. »Gott behüt uns davor.« »Behüt uns davor«, echote kopfschüttelnd die Katze. »Wir arbeiten«, fuhr der Fuchs fort, »einzig für das allgemeine Wohl. Wir wollen nur andere reich und glücklich machen.« »Glücklich machen«, ergänzte die Katze und nickte mit dem Kopfe. »Sind das brave Leute«, dachte Bengele. Er vergaß sofort seinen Vater, den neuen Kittel, das ABC-Buch und alle guten Vorsätze. »Kommt«, sagte er zu seinen 2 neuen Freunden, »wir kehren sofort um und gehen aufs Wunderfeld.« Ende von Abschnitt 3. Gelesen von crowwings.com.